Yeah, wir sind die heiligen drei Könige. Ich ficke meine Groupies nicht, weil ich will nur Schöne nehmen. Ich mache mir einen Namen, als würde ich mich wo anmelden, weil ich immer Feierspitze habe. Ich Hausverbot an Tankstellen, toll. Du fickst pubertäre kleine Mädchen und wir fliegen in die Ukraine, um zu raven. Es ist 7 Uhr am Morgen, doch wir haben noch nicht genug und raven noch bis 12 zu nem DJ-Set von Roos. Ich bin gut connected, so wie aber zum Glück nicht so ein Hurensohn wie okay, das war ein Scherz, ich hoffe, dass das keiner hört. Und wenn nicht, dann scheiß ich drauf, so wie auf dem guck, ich fick ne Ho auf Twitter, denn ich bin ein Savage wie ein Dschungelkrieger-Neger. Es ist jetzt in der Gebieter, Hoes verzehren sich nach mir. Ich bin der Beste aller Zeiten und back so wie die 70er. Street-Hiller, meine Gun macht wie ein Schiedsrichter. Ich schieße gekonnt aus der Hüfte in dein Gesicht und die Wüste blüht wieder. Ich hab ein sagenhaftes Talent dafür, die Menschen zu verängstigen. Doch mein Rap ist da, um die Götter zu besänftigen. Oh Baby Girl, dein Elfenarsch zu bouncen ist für Matze Hund, so wie in fremde Welten einzutauchen. Ich schieb ständig üble Jacksons, alte Freunde wollen mich tot sehen. Ich werf Münzen in den Brunnen und wünsch mir, dass ich gesund bin. Ich ticke aus, ich flip aus, ich knips dir das Licht aus, du Fixer, und im Gift drauf, ich fick dich und dich auch. Ich sprich's aus, ey, sprich's aus, das ist der neue Rap-Sound. Wir lasern dummen Ravern 2K17 auf die Netzhaut.